Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Info-Episode des Kuva-Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Manuel am Mikrofon. Und ich möchte heute mal eine neue Podcast-Reihe vorstellen, die bald den Einzug in unsere Kuva-Serie finden wird. Vielleicht kennen manche noch das Projekt Blind World. Dieses Projekt habe ich im Juli 2015 gestartet und bis ungefähr Mai 2016 aktiv fortgeführt. Aufgrund der Zusammenarbeit mit Kuva im Juli letztes Jahr habe ich das dann allerdings sehr vernachlässigt. Ich habe in der Zeit aber auch wieder ein paar Gefällt-mir-Angaben bekommen, weshalb das Projekt wahrscheinlich doch noch ein bisschen beliebt ist. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich werde den Podcast wieder zurückholen, aber noch mit ein paar neuen Extras. Und wie wird das Ganze eigentlich aussehen? Das Ganze wird so aussehen, dass ich eben hier mit dem Florian zusammen, der auch schon in dem Podcast hier zu hören war, über Technik für Blinde eben quatschen werde. Also eine Konferenz, so eine Zweierkonferenz. Es kann auch sein, dass wir mal Gäste dazu holen oder irgendwas. Also da könnt ihr sehr gespannt sein, da wird es hoch hergehen. Es geht halt wirklich um Technik für Blinde, da ist natürlich auch Apple mit dabei, aber es soll überhaupt nicht nur wirklich ein Apple-Podcast werden. Und ja, wenn ihr nicht blind seid, dann seid ihr davon nicht betroffen und falls euch das auch nicht interessiert, ja, ihr müsst das ja nicht anhören, denn dieses Kuva-Netzwerk ist ja tatsächlich für alle Bereiche offen, egal ob Behinderung, Nichtbehinderung, egal welche Behinderung, ob blind, sehbehindert, hörbehindert, sonst was, ist egal. Jedoch wird der Podcast, beziehungsweise hier die Reihe eben, die hier mit einfließt, nicht nur ein Talk zwischen Florian und mir werden, sondern es werden auch vielleicht mal Produkte oder irgendwas für Blinde vorgestellt, wie zum Beispiel ja, die Orcam oder irgendwas, was halt gerade hier aktiv im Trend ist in der Blindenszene. Und das kann sein, dass der Florian was vorstellt oder ich eben was vorstelle. Der Blind World Podcast wird auch sein altes Intro wieder bekommen. Das hier ist aber immer noch das Info-Intro, denn dies hier ist ja nur eine Informationsepisode, die darauf hinweisen soll, dass der Blind World Podcast hier wieder weiterhin zu hören ist. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören dieser Info-Episode und freut euch auf eine schöne weitere Zukunft des Blind World Podcasts.